Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und für dieses Jahr letzten Ausgabe vom Uncool Podcast. Ich bin der Freddy und mir gegenüber sitzt natürlich der André. Ho, ho, ho, hallo. Der André ist heute ein bisschen krank, deswegen müssen wir ein bisschen gucken, seine Stimme schonen. Genau. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Ich werde so wie immer weniger sprechen als Freddy, vielleicht heute sogar noch weniger. Ja, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Wohl wahrscheinlich bekannte Geräusche, was ihr im Intro gehört habt, oder nach dem Intro gehört habt, ist auch Teil dieser Episode diesmal. Zwar geht es nicht speziell darum, aber unter anderem um Filmmusik und um Musikvideos. Da kann sich natürlich erstmal sagen, okay, was haben diese Sachen gemeinsam? Und wenn man in die Historie guckt, stellt man schnell fest, dass da doch deutliche Verbindungen bestehen, allein schon was die Ursprünge betrifft. Und das ist eigentlich schon mal so der erste Fun Fact, sage ich mal, den man raushauen kann, weil, anders als viele vermuten würden, sind Musikvideos sogar älter als die Filmmusik, so gesehen. Also beide sind auf Anfang des 20. beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Und die Musikvideos sind eigentlich in ihrer ersten Form sogenannten Sound Slides aufgetreten. Das waren Lieder, die mit Bildern, also sag ich mal Glasplatten, die koloriert und die an die Wand projiziert wurden. Lieder, die untermalt wurden, genau mit diesen Glasplatten, mit diesen Projektionen. Und die amerikanische Theaterseelen um 1890 gab's das das erste Mal. Und die Filmmusik, um die wir uns jetzt erstmal kümmern, damit wir das nacheinander abarbeiten können, ist eigentlich das erste Mal 1895 zu verorten und das eigentlich auch schon mit dem ersten Film oder den ersten Kurzfilm, die es überhaupt gab, nämlich die der Gebrüder Lumière in Paris. Die haben nämlich ihre ersten bewegten Bilder, sage ich mal, von Pianisten untermalen lassen. Also das ist ja auch das Bild von, sage ich mal, aus der Stummfilmzeit, was man halt so auch kennt, dass halt ein Pianist zu irgendwelchen Filmen was spielt, einzeln am Klavier oder am Piano, je nachdem. Und ja, das ist aber allerdings nicht nur die halbe Wahrheit, weil das nur anfangs halt so war. Und wenn man halt die Geschichte der Filmmusik betrachten will, muss man halt auch gucken, ja, wo kam das jetzt eigentlich her, dass man angefangen hat, irgendwann so orchestral irgendwas zu untermalen. Und das hatte eigentlich erstmal einen ganz trivialen Grund, nämlich, dass die Kinosäle einfach irgendwann größer wurden. Und am Anfang waren das halt nur Theater, die entsprechend auf- oder umgerüstet wurden. Und irgendwann hatte man einfach mehr Platz und dann konnte man auch Orchester unterbringen. Warum man das gemacht hat, ist auch eigentlich ganz spannend, weil man sich da gar nicht so einig ist. Also, eine, sag ich mal, ziemlich triviale Erklärung ist, also trivial, wenn man es weiß, wenn man es nicht weiß, weil das heutzutage nicht mehr so üblich ist, ist eine andere Sache. Aber Schauspielmusik, also Schauspiel, also Aufführungen, irgendeiner Form Darbietung schauspielerischer Darstellung, wurden früher nämlich grundsätzlich eigentlich mit Musik untermalt. Also heutzutage, wenn man ins Theater geht, hat man das ja eher selten. Dann kennt man das ja nur so aus Musicals, sag ich mal. Dass man da auch musikalische Untermalungen drin hat. Beziehungsweise das ist ja eigentlich Hauptbestandteil dann. Aber man kann es halt sich so erklären, dass es im Grunde genommen einfach nur eine Weiterführung dieser ja eh schon handelsüblichen oder gebräuchlichen Tradition war, halt Schauspiel in irgendeiner Form, ob jetzt aufgenommen auf Celluloid oder in live halt musikalisch zu untermalen. Dann gibt es noch so Erklärungen, die sagen, eine Erklärung, die eigentlich logisch erscheint, klar, um die Stimmung zu unterstützen, also sag ich mal, eine Funktion von Filmmusik, auf die man auch so, sag ich mal, ziemlich schnell kommt. Weil das natürlich jeder auch sagen würde, was macht Filmmusik? Ja, die unterstützt die Stimmung in irgendeiner Form, häufig jedenfalls. Und klar, das ist auch eine Möglichkeit. Auch naheliegend, aber irgendwie dann doch, sag ich mal, ein bisschen, nicht ganz so faktenbasiert, ist halt die Vermutung, dass die Abdunklung dieser Theatersäle, weil früher musste es ja, eigentlich waren die ja nicht abgedunkelt für normale Theateraufführungen, aber die Projektoren, die waren ja noch deutlich schwächer, was die Lichtquelle betraf, und die mussten halt das wirklich sehr, sehr, also komplett stockdunkel halten da drin. Und damit die Leute sich nicht gefürchtet haben, hat man dann im Prinzip halt Musik gespielt, die vielleicht auch ein bisschen fröhlicher war. Ist natürlich jetzt, sage ich mal, eine Erklärung, das ist so eine psychologische Erklärung, die ja schließt auch die anderen halt nicht aus, ist halt nur so eine ergänzende irgendwie, ne, die man haben kann. Und noch ein weiterer Punkt ist halt, dass die Filmprojektoren natürlich zusätzlich, also sie waren nicht nur schwach, was das Licht betraf, sondern waren auch noch sehr laut, weil sie halt sehr grob mechanisch waren zu der Zeit. Und Dieses Knattern war natürlich auch nicht gerade angenehm, deswegen hat man versucht, das vielleicht auch zu übermalen. Und dann hat man natürlich angefangen, auch vielleicht mehr Musiker anzustellen und einfach lauter zu sein als dieser Filmprojektor. Das ist halt auch so eine Erklärung, ne, die ja irgendwie auch, sag ich mal, logisch erscheint, wenn man es dann... Ja, auf jeden Fall. Wenn man drüber nachdenkt. Und ja, auch natürlich in der Zeit des Stummfilms, also Filmmusik war natürlich erstmal nur eine Sache. Natürlich hatte man, dadurch, dass man halt auch sowas wie Dialoge gar nicht aufnehmen konnte, also jeder, der mal Stummfilme gesehen hat, weiß, da werden dann halt so Tafeln eingeblendet mit den Dialogen oft, was dann gesprochen wurde, also gesprochen sein sollte auf dem aufgenommenen Material. Und zusätzlich gab es halt auch solche Gerätschaften, die man gebaut hat, um zum Beispiel Geräuscheffekte zu machen. Also sowas, was man heutzutage eher so aus Hörspielen kennt zum Beispiel. Ne? Also so Hufgeräusche von Pferden oder Regen oder solche Geschichten. Da gab's, waren die recht erfinderisch, die Leute wohl. Ja, so das erste Mal aufgekommen, interessanterweise, ist die Filmmusik auch, also die Filmmusik wirklich als Theme, also als Score, dass man wirklich eine eigene Musik geschrieben hat für einen Film nochmal, interessanterweise sogar bevor es den ersten Tonfilm gab. Also der erste Tonfilm war Der Jazzsänger von 1927 von Warner Brothers produziert. Und der erste Score, oder das erste Theme, ist von dem Film Birth of a Nation. Eigentlich also ein sehr umstrittener Film, der hat jetzt nichts mit diesem neuen Birth of the Nation von 2016 zu tun, sondern das ist ein eher rassistisch angehauchter Film aus den USA, der 1915 in die Kinos kam und auch maßgeblich zur Neugründung des Ku Klux Klan beigetragen hat. War ja eigentlich interessant, dass ausgerechnet der, sag ich mal, der erste Film war, für den eine Filmmusik wirklich konzipiert wurde. Also der erste Tonfilm war dann natürlich Der Jazzsänger, wie schon gerade erwähnt. Und das war natürlich dann immer so Veränderungen, auch gerade was das Medium dann auf betraf, natürlich irgendwie in ja, anderen Tendenzen unterworfen. Ne? Also im Zeitalter des Fernsehens kamen natürlich dann zusätzlich noch solche Sachen wie, also man ist dann immer weiter weggegangen von dieser orchestralen Ausmalung erstmal in den 40er, 50er Jahren und hat mehr solche Sachen wie, ja, in den 50ern dann gerade so auch die Anfänge des Rocks oder des Rock'n'Rolls und Pop und auch Jazz-Elemente aufgenommen und die verarbeitet in Filmen oder in ja, Serien gab es zu der Zeit, glaube ich, noch nicht. Weiß ich jetzt gar nicht genau, das ist jetzt irgendwie, hätte ich nachgucken sollen vorher mal. Aber auf jeden Fall als filmische Untermalung gab es halt, wurden halt mehr auch solche Elemente dann benutzt oder zur Untermalung. Und ja, wenn man dieses Orchestrale kennen wir ja eigentlich auch ganz gut. Das ist heutzutage auch eigentlich wieder interessanterweise üblicher. Angefangen hat das interessanterweise auch mit Star Wars. Also Star Wars war einer der ersten Filme, die wirklich wieder angefangen haben, diese orchestralen Motive zu benutzen. Was André wahrscheinlich auch wusste. Ja, John Williams, ne? Genau, sehr bekannter Komponist, ne, im Filmbereich. Der Weiße Hai war übrigens auch, hat William Williams für Der Weiße Hai auch komponiert? Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Ich glaube auch, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine nämlich auch. Weil Der Weiße Hai war nämlich auch einer der ersten, also neben Star Wars einer der Filme, wo das erste Mal wieder, nachdem das eigentlich üblich geworden war, so eher so Pop-Elemente oder Rock'n'Roll-Elemente oder Jazz-Sachen zu benutzen. Zwischendurch in den 60ern hat man natürlich auch elektronische Sachen viel gemacht. Ne? Also ein Aufkommen der Synthesizer 60er, 70er Jahre, das hatten wir ja schon mal, als wir über Horrorfilme geredet hatten zum Beispiel. Ne? Also gerade so die Carpenter-Sachen oder so kennt man ja, ne? So diese sehr eher minimalistischeren Sachen dann wieder. Also statt irgendwie 20, 30 oder 80-köpfiges Orchester hat man dann irgendwie nur einen Menschen, der mit Synthesizer Sachen gemacht hat. Da irgendwelche, ja, sehr, ja. Sehr angelehnt an die großartige Synthi-Zeit der 70er, 80er, der späten 70er, genau. 80er Jahre, ja. Also es war dann auch immer die Filmmusik, klar, auch immer diesen Trends unterworfen, ne, die es natürlich auch gab. Ja. Also, genau. Gerade das Aufkommen der elektronischen Musik hat da natürlich auch seine Eindrücke hinterlassen, sage ich mal. Und auch die Woodstock-Ära, klar, hatte natürlich, es gibt auch viele, psychedelische Soundtracks, sag ich, wenn man also in den 60ern zum Beispiel auch oder zu den 70ern hat man auch viele so psychedelische Geschichten. Auch zum Beispiel ein Tangerine Dream, genau, die ja auch bekannt sind als eine der Pioniere, was so elektronische Musik betrifft. Die haben ja auch Soundtracks für Filme unter anderem gemacht. Mhm. So interessant ist, dass dann diese Grenze auch irgendwann so aufgehört hat zu existieren, so zwischen, ja, da gibt es halt Komponisten, aber es gab auch dann Leute, also Bands, die auch normale Musik gemacht haben, aber auch für Filme dann, das gibt's heutzutage auch teilweise noch. Ja, wobei Tangerine Dream ja nie wirklich normale Musik gemacht haben, ne? Ja klar, das war jetzt keine, das ist halt kein Pop gewesen. Ja, so gesehen. Das war ja wirklich extrem, womit die gestartet sind. Mittlerweile, was die jetzt mittlerweile machen, gut, ist ja... Das ist ja so eine Band wie Napalm Death, also das ist keiner mehr Originalbesetzung, weil die alle gestorben sind oder halt andere Projekte gemacht haben. Und das letzte Original, beziehungsweise Gründer von Tangerine Dream ist doch, meine ich, vor 5-6 Jahren gestorben oder so. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so lange. Ich glaube, vor 2 Jahren. Nee, das ist nicht so lange her. Aber ist auf jeden Fall mittlerweile so, dass er so eine Art Erbschaft haben, die beiden Jungs von Tangerine Dream. Also mittlerweile sind die, das ist so ein Zweier-Team in dem Sinne, ein fester Bestandteil. Und die haben halt so ein bisschen das Erbe von, wie heißt der denn nochmal gleich? Das muss ich gerade mal googeln, das interessiert mich gerade selber. Genau, Edgar Fröse ist es. Ach so, gewesen. Ja genau, der Name sagt dann auf jeden Fall was. Der ist jetzt vor kurzem gestorben. Genau, das war so der, ja. Der hatte auch, glaube ich, sogar noch an dem GTA 5 Soundtrack. Ja, 2015, 2 Jahren. Mhm. Ja, genau, der war noch daran beteiligt und danach. Genau. Ja, stimmt, ja, gerade klar, Tangerine Dream war ja auch eine Band, sag ich mal, die haben ja ganz extrem unterschiedliche Sachen gemacht. Also die haben ja, soweit ich weiß, mit so Krautrock-Sachen angefangen und dann später. Genau, mit richtigen Noisy-Rock war das. Genau. Ne? Das war zum Teil, also ich habe mir mal die Biografie durchgelesen, es war halt wirklich so, dass sie angefangen sind, jetzt mal ein bisschen auszuschweifen, mit experimenteller, extremer Musik, also einfach zum Teil einfach nur Noise, bis irgendwie so fast dronige Sachen, also halt einfach nur Drone-Noise-Zeug, also natürlich nicht mit solchen krassen Verstärkern wie jetzt Sun oder so arbeiten würde, aber das haben die halt auf irgendwelchen Vernissage gespielt, ne, und hier in Ostdeutschland war das, glaube ich, zum Teil, aus Berlin, West-Berlin, ich bin mir ganz gar nicht mehr ganz sicher, also der kommt aus, er kommt aus, also noch aus dem Preußen, also ist halt in der Zeit geboren, wo es halt das Preußen noch gab, das Reich. Ja, und dann ist er, glaube ich, irgendwo in Ostdeutschland geblieben und da haben die halt mit seinen Kommilitonen, haben die sich dann halt irgendwie zusammengerafft und haben dann angefangen, so eine Musik zu erschaffen. Und die wollten halt einfach, glaube ich, irgendwie sämtliche Fesseln brechen und dadurch ist dann halt das entstanden, was sie gemacht haben. Und die waren ja halt dann, wie gesagt, noch... Ich glaube sogar fast vor Kraftwerk mit die Bands, die halt so angefangen haben, Elektromusik zu machen, also mit analogen Synthesizern und so zu arbeiten. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch vielleicht auf demselben Start angefangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kraftwerk auch so zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet hat. War zu einer ähnlichen Zeit. Auf jeden Fall, so ist es halt entstanden. Das ist halt ganz interessant. Ja. Und dann, ja, wie gesagt, die letzte Arbeit von dem Fröse war halt bei GTA. Genau. Mittlerweile sind das jetzt wurde die Band mehr oder weniger so von so einem Duo geerbt. Ja, das weiß ich gar nicht, weiter. Zum Beispiel interessanterweise, was jetzt aus dem geworden ist. Das neue Album, das ganz neue, das ist von 2017 sogar, das neueste. Achso. Das ist so komplett ohne Mitwirkung von originalen Membern. Von ja, das ist ja echt dann so ein bisschen wie so ein, ja, wie man nachhören darf. Ja, genau. So ein Projekt dann eigentlich. Genau, eigentlich so eine Art, wie soll ich sagen, das ist halt so eine Grundidee, die der Name der Band halt irgendwie ausgibt und dann kannst du halt irgendwie darunter was schaffen. Also klar, ich denke, die beiden Jungs, die jetzt mittlerweile Tangerine Dream übernommen haben, die haben halt auch vorher schon da gespielt unter Fröse, weil der hat ja dann da auch so eine Art nicht Collaboration-Band gemacht, sondern eine Kollektivband war das ja irgendwann. Also zu seinem Zeitpunkt schon. Der hat dann einfach Leute zu sich reingeholt in die Band und dann hat er gesagt, ja, macht mal und vielleicht schaffen wir ja was Geiles raus. Und das war halt auch so, glaube ich, immer schon Beweggrund der Band. Deswegen haben halt auch recht viele aus dem Umfeld immer mal wieder was Eigenes gemacht und sind ausgestiegen aus diesem Kollektiv. Mhm. Ja. Also ich glaube, das würde ich gar nicht mal so als Band bezeichnen, sondern irgendwie, glaube ich, eher so als Kollektiv. Ja, das also die Musiker passt, glaube ich, die sich halt irgendwie unter diesem Namen halt zusammenfügt. Ja. Nee, deswegen, also da kann man natürlich klar, wenn man das verstanden hat, was die, unabhängig von der Besetzung der jeweiligen, also die Musik, sage ich mal, der Band oder des Projekts war, wie auch immer, lässt sich das dann auch schnell begreifen, warum man sagen kann, okay, das ist auch unabhängig der Musiker halt machbar, weil das einfach eher darum geht, eine bestimmte Art von Musik zu machen, ne, und es nicht so oft die Leute ankommt, die da jetzt hinterstecken. Ja. Auch wenn das natürlich nicht loszulösen ist von den Leuten, die es erfunden haben, so. Aber Gerade Tangerine Dream, dadurch, dass die auch diese Noisy-Sachen gemacht haben, also nicht nur diese elektronischen Soundtracks, die man dann auch so kennt, oder sondern halt auch Zeitgeist zum Beispiel, Zeit war ein Album von denen, wo es ja wirklich auch nur so, also der Ursprung ist Drones eigentlich wirklich, aber auch fast schon, weil da ja wirklich nur so stehende Töne mehr oder weniger irgendwie mit Untermalung und Übermalung drin sind. Mhm. Und das ist wiederum ein ganz interessanter Punkt, wenn man das jetzt anknüpft an das Bram-Geräusch am Anfang der Episode und da jetzt anknüpft. Weil Hans Zimmer ja zum Beispiel jemand ist, der dann eigentlich auch wieder diese Noise-Geschichte so ein bisschen aufgreift, ne, als einer der modernen Komponisten so. So nach dieser Phase, wo man angefangen hat, wieder orchestral was zu machen, hat er dann eigentlich dieses Orchestrale genommen, aber dann trotzdem noch irgendwie um diesen Noise-Faktor dann erweitert wiederum so ein bisschen. Ne? Also so eine Art Fusion aus diesen beiden Elementen, die man auch vorher schon finden konnte in der Filmmusik. Und dieses Bram oder Bram-Geräusch ist halt dieses Horndröhnen, ne? Was man halt das erste Mal angeblich aufgetaucht, das ist sehr umstritten, das ist auch eine ziemlich lustige Sache eigentlich, aufgetaucht bei Inception. Und auf dem Soundtrack ist neben Hans Zimmer noch ein anderer Komponist drauf und die haben sich wohl auch zwischenzeitlich mal darum gestritten, wer das jetzt eigentlich erfunden hat. Wobei Hans Zimmer dann sogar irgendwann soweit war und gesagt hat, er selber hätte das gar nicht so erfunden in dem Sinne, sondern das hätte in dem Drehbuch von Christopher Nolan eigentlich schon, wäre das beschrieben gewesen, das Geräusch. Und er hat das dann eigentlich nur noch als Ton, also tonal umgesetzt halt, ne, in der Audio-Variante, diese Beschreibung, die da in dem Drehbuch halt vorgesehen war. Krass. Und obwohl ich weiß gar nicht, kam das Geräusch in dem Film selber vor, weiß ich gar nicht. Ich kenne das halt auch nur aus den Trailern eigentlich. Das ist schon zu lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, ob das in dem Film selber vorkam. Aber auf jeden Fall in dem Trailer, und das ist, also ich denke mal, wie gesagt, das werden sehr viele Leute erkannt haben. Nicht nur da, sondern danach haben das ja extrem viele Leute benutzt in den Trailern. Also das war ja wirklich fast in jedem Transformers zum Beispiel, als gutes Beispiel. Weiß ich nicht, andere Sachen fallen mir jetzt gerade gar nicht ein, aber es gibt wirklich, also fast jedes Action, Science-Fiction, irgendwas Movie ab 2010 hat in seinem Trailer dieses Geräusch, weil es halt irgendwie mal die Leute in Hollywood festgestellt haben, dass es halt sehr effektvoll wirkt. Und klar, das hat halt dieses bedrohliche Ding, oft mit so einem Schnitt, wo dann halt irgendwie auf so ein Blackscreen dann geschnitten wird, kurz im Moment, ne, dass man dann denkt, so, ah, da ist irgendwas, was kommt, aber man sieht es noch nicht ganz. Und klar, das ist so ein Spannungselement einfach. Unabhängig davon hat Hans Zimmer natürlich auch noch ganz andere Sachen gemacht. Also wenn man sich den zum Beispiel von Dark Knight, den Batman-Soundtrack anguckt, der besteht ja auch wirklich eigentlich nur aus Tönen. Ne, so. Aber trotzdem sind die relativ, es ist schon sehr effektvoll eingesetzt. Obwohl das halt ein ganz anderes Konzept ist, als das beispielsweise bei den Tim Burton-Batman-Filmen war, wo es ja wirklich so ein Score gab eigentlich. Ne, so diesen auch sehr coolen Soundtrack von Batman, den man auch in dieser Cartoon-Serie dann weiterverarbeitet hat. Der, wo man natürlich sofort weiß, wenn man den hört, okay, das ist Batman, wenn man es damit verbindet. So. Ähnlich wie man bei Star Wars weiß, okay, es ist Star Wars. Ja. Aber trotzdem funktioniert das halt auch mit diesen Geräuschen. Der Nachteil ist halt, das hat halt nicht so diesen Wiedererkennungswertfaktor unbedingt dann. Ne? Das wirkt halt in dem Film sehr, aber die meisten Leuten wird gar nicht bewusst in dem Film, dass da irgendwie was, dass da gerade Soundtrack läuft so, oder irgendwie Filmmusik dabei ist. Weil das ja nur so unterschwellig dann irgendwie als Geräuschkulisse irgendwie dient. An der Stelle können wir auch nochmal ganz kurz zurückkommen auf so Techniken von Filmmusik, die es gibt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also die bekannteste ist wohl eigentlich diese Leitmotivtechnik. Das ist eigentlich ja genau das, was wir eigentlich als Theme bezeichnen. Also eine Musik, die so komponiert ist, dass sie halt erstens Wiedererkennungswert hat, zweitens dann auch, wo Elemente immer wieder auftauchen in einem Film. Teilweise haben einzelne Charaktere oder Fraktionen in Filmen, also Protagonisten, Antagonisten und so weiter, eigene Soundtracks, die aber auch immer wieder dann auftauchen. Also Imperial March von Star Wars zum Beispiel, sehr bekannt, ne, wenn Darth Vader oder so auftaucht oder irgendwas, was mit dem Imperium zu tun hat. Oder weiß ich nicht mehr, was gibt's noch? Indiana Jones zum Beispiel, auch so ein Film, wo natürlich sofort, wenn die Musik kommt, weiß man, okay, ne, was ist gemeint. Ja, der weiße Hai, keine genau. Ahnung, Psycho ist, glaube ich, so das beste Beispiel. Genau, Psycho, da haben wir auch dieses Ding, ne. Wo Psycho, glaube ich, wenn man sich jetzt die anderen Techniken, die es noch gibt, anguckt, glaube ich, sogar so ein Mittelding ist. Also einerseits heißt es Leitmotiv, wenn man weiß, welcher Film es ist, wenn das kommt, sofort. Das wird ja sehr oft als Anspielung benutzt, so als Referenz in irgendwie Serien oder Cartoons oder so. Genau. Gleichzeitig hat es allerdings auch noch so ein bisschen natürlich dieses diese sogenannte Mood-Technik, weil es irgendwie, also Mood wie Gefühl oder Stimmung, weil es natürlich das irgendwie untermalt so ein bisschen. Ne? Also man hat dann gleichzeitig, baut es Spannung auf, dieses Oder was man auch vom Weißen Hai zum Beispiel, ne, wie gesagt, kennt, dieses, das ist ja sehr ähnlich von der Aufmachung her. Aber das ist ja in dem Sinne ja der Hauptgrund, warum Filmmusik ja so geschrieben ist im heutigen Jahrhundert oder in der heutigen Zeit, dass sie halt Emotionen wecken soll, ne? Beziehungsweise die Bilder transportieren soll in musikalischen Farben, um halt dann das und jenes emotionale Gefühl des jeweiligen Zuschauers zu transportieren oder auszudrücken, ne? Mhm. Oder dass der wiederum diese Emotion fühlt. Genau. Also, deswegen, glaube ich, das ist ja eigentlich so der Grundgedanke, oder? Also ja, klar. Mittlerweile. Deswegen kann man, glaube ich, auch diese Sachen gar nicht so höchstens nach der angedachten Funktion ein bisschen sortieren, aber ich glaube, generell kann man das ja gar nicht so trennen, ne? Weil allein schon dadurch, dass man, wenn Star Wars halt in das Intro kommt im Kino, selbst das weckt ja dann schon Gefühle, auch unabhängig davon, ob es jetzt so, ne, wenn man einfach Erwartungshaltung hat, wenn man das kennt. Genau. So. Ja. Deswegen ist diese Funktion, also wie gesagt, zu trennen vielleicht von dem, wie es dann wirklich wirkt, weil das ist dann irgendwie so eine Mischung aus mehreren Sachen, ne? Ja, das stimmt. Also es gibt als dritte Variante gibt es halt hier noch die sogenannte Underscoring-Technik, die man eher so aus so Slapstick-Sachen kennt früher. Das wird heutzutage wohl nicht mehr so viel benutzt, wo man halt so ein bisschen so dieses so lächerlichen Eindruck oder so komischen Eindruck auch so vielleicht durch Geräusche oder solche Sachen, ne? Also solche Geschichten, das kennt man, aber heutzutage wird das eigentlich eher selten benutzt. Also selbst wenn ich jetzt drüber nachdenke, über Komödien so aus den letzten 20 Jahren, ist das eigentlich auch kein Ding mehr groß. Ne? Also das, du meinst so, dass dann halt so eine alberne Melodie oder sowas kommt? Genau. Ne? Ja, nee. Wie man das ist, so glaube ich, nur noch vielleicht in so, ich glaube nicht mal mehr in Disney Verfilmung oder so. Das war ja früher ganz normal, wenn dann halt so ein Zeichentrick, weißt du, dann halt sich irgendjemand fällt runter und dann Batsch oder so. Das so. Dann geht das so wie so fallende Klaviertasten, weißt du? So, genau. Weißt du, so, wenn du eine Treppe schnell runtergehst oder sowas. Oder runterfällst. Wie? Ja, so diese Zeit, ich glaube, so die kurz oder beziehungsweise in der Kriegszeit, ne? Ich glaube, so Zweiter Weltkrieg, da wurden da schon recht viele Walt Disney Zeichentrickfilme gezeigt. Ja, das war schon so die Höchstzeit, ne? Naja, das war dann, wo dann halt auch diese großen Orchestern dann halt auch so eine musikalische Untermalung geschrieben haben. Und das war dann halt auch schon so ein bisschen. Ja, so Plump-Musik, ich will das nicht mal plump nennen. Also es hat halt gepasst zu diesen Zeichentrick-Darstellungen, aber es wirkt doch schon albern so, ne? Genau, dieses leicht veralbern, veralbern von welchen Situationen, ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein bisschen weg. Da hast schon recht. Also dass das explizit halt darauf, auf die Situation gemünzt wird. Vielleicht, ich weiß es nicht, also ich habe schon lange keine so Zeichentrick-Filme mehr gesehen, so, aber. Heutzutage sind die doch eigentlich, da läuft im Hintergrund einfach nur irgendeine programmierte Musik halt ab. Ja, also ich glaube auch, dass gerade moderne Cartoons haben einfach diese ganz anderen Techniken übernommen von auch Filmen und wie man es so kennt oder normalen Serien. Da ist das halt kein Thema mehr, dass man irgendwelche Boing-Geräusche oder so da reinbaut. Weil das ist halt irgendwie bis aus der Mode gekommen, würde ich einfach sagen. Ne? Das, vielleicht auch dadurch, dass es, ja, das ist natürlich auch eine Sache, die ist einfach zu durchschauen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen. Ja, man wird ja vielleicht ein bisschen überdrüssig irgendwann, ne? Wenn man denkt, ja, okay, es ist irgendwie offensichtlich, dass das jetzt kommt und braucht man das wirklich? Ja, oder vielleicht passt es auch einfach gar nicht mehr in das Konzept oder in die Darstellung rein, weißt du? Also wenn ich zum Beispiel jetzt an SpongeBob denke, da glaube ich, sind auch solche Soundtracks oder so Sounds dabei. Da sind teilweise so Sounds dabei, ja. Klar, das muss ja auch untermalt werden. Also ich will jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, dass irgendwelche Sounddarstellung oder Sounds für eine Darstellung, zum Beispiel wenn du jetzt ein Fass runter will, dass es dann ein Plupp macht oder so, das muss ja in so einen Zeichentrick rein, sonst hast du nicht diesen Zeichentrick Comic-Effekt, aber dass halt die Melodie im Hintergrund meistens immer so witzig ist und halt so ein bisschen albern und so, das ist zum Beispiel hier bei Elfen helfen, Cosmo und Wanda und diese ganzen Sachen, ist das wohl auch überall, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiterdenke für, so sag ich mal, Adult Comics oder Cartoons, wie zum Beispiel Rick and Morty oder sowas, da ist ja dann sowas gar nicht mehr da. Ja, da findet man sowas halt nicht mehr. Aber ich meine jetzt, das sind einfach so die Beispiele, ich glaube, so ich sag mal, Cartoons, ich weiß nicht, ist immer schwierig, sind Cartoons Zeichentricks? Nicht unbedingt, ich glaube, das sind Unterschiede, ne? Ja, das ist, glaube ich, dass diese deutsche Verwendung des Wortes nicht übereinstimmt unbedingt mit der amerikanischen Bezeichnung. Also ich würde Zeichentrick eher so trennen, eher so dieses Walt Disney-Ding, bevor, ja, sag ich jetzt mal, so dieses alles digitalisiert worden ist, also wo es halt noch gezeichnet worden ist, das ist wirklich Zeichentrick. Und Cartoon ist für mich eher so diese digitalisierte Schiene, was jetzt alles mittlerweile so fast so in 3D-Formen, Optik halt gemacht ist. Das ist alles CGI heutzutage. Genau, ne? Also, genau. Gibt's ja so, selbst Disney habe ich ja letztens, also vor kurzem nur noch gesehen, arbeitet sehr viel damit mittlerweile. Ne? Also glaub, die ganzen zeichnen die überhaupt noch groß? Also ich habe jetzt, also unabhängig von diesen Kinofilmen, die man kennt, auch irgendwie gibt es so Mickey Mouse Serien neue auch und so, und das ist alles animiert, also das ist nichts mehr. Ja, so Biene Maya oder so sieht man ja auch. Ist ja, ja. Also selbst im Deutschen ist das ja mittlerweile so angekommen. Stimmt, dass da gibt es auch diese neuen, modernen Versionen, so. Ja. Das und Helene Fischer den Soundtrack singt und so. Richtig, echt? Richtig schlimm, ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe das mal irgendwann zufällig mal gesehen. Oh Gott. Naja, ist auch egal, aber du hast recht. Ich glaube auch dieses Sounduntermalung von lustigen und ulkigen Situationen, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen weggegangen. Durch halt veränderte Techniken im Filmgeschäft und ja. Ja, das spielt halt nicht mehr so eine Rolle, würde ich einfach sagen. Ne? Also woran das jetzt genau liegt, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber man kann natürlich Vermutungen anstellen, natürlich. Ne? Dann sagen, okay. Ja, dann gibt es halt noch, es gibt noch verschiedene Funktionsweisen. Aber ich meine, die sind erstmal so relativ selbsterklärend, wenn man sagt, okay, das soll irgendwas ausdrücken, ne? Oder die Dramaturgie steigern oder solche Sachen. Was wir im Prinzip schon hatten auch. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie... gerade dieses Bram-Geräusch soll natürlich erstmal nochmal sagen, okay, wow, das ist irgendeine bedrohliche Sache, die man vielleicht noch gar nicht sieht auf der Leinwand, aber man weiß, da kommt was, ne? Das weckt so eine Erwartungshaltung in den Leuten. Und ja, um dann nochmal zurückzukommen, dann vielleicht auf die Musikvideos, auch wie gesagt, man kann das eigentlich gar nicht so gut trennen erstmal, weil die Anfänge sind ziemlich ähnlich. Auf der einen Seite haben wir halt diese Untermalung, die wahrscheinlich aus der Schauspielmusik irgendwie kommt, mit anderen Einflüssen. Und bei Musikvideos ist es halt zurückzuführen auf ja nicht unbedingt bewegte Bilder, aber auf ja bespielte, also so angeleuchtete, projizierte Glasplatten, die halt untermalt waren, wurden mit Musik. Und es gab dann wohl 1926 wurde das Vitaphon erfunden. Das war wohl die erste Möglichkeit, Bild und Ton simultan aufzuzeichnen. Also vorher gab es halt ne, diese ganzen Sachen nicht. Und von da an trennt sich dann, oder beziehungsweise das ist eigentlich so der letzte gemeinsame Nenner, vielleicht auch von Musikvideos und Filmmusik. Und ab da, obwohl sich dann natürlich irgendwie immer beeinflusst, trennt sich dann das da so ein bisschen, kann man sagen. Und ja, das ist dann nicht, wenn viele halt an Musikvideos denken natürlich viele erstmal an MTV. Ist klar, weil das in den 80er Jahren in der Form, wie wir es heute kennen, zwar entstanden ist erst, kann man sagen, aber diese Anfänge reichen halt sehr, sehr weit zurück, also bis 1890. MTV war jetzt halt so das Ding, dass die angefangen haben, halt wirklich, also dadurch, dass es MTV gab und diese Plattform, dass man sagte, okay, wir haben eine andere Form jetzt noch, oder bieten der der Musikindustrie eigentlich nur noch eine andere Plattform, um Songs irgendwie zu vermarkten. Also am Anfang war es ja eigentlich nichts anderes, ne? Also man hat im Prinzip, es war ja nie der Gedanke der Musikindustrie dahinter, oh, wir wollen jetzt, also die damit angefangen haben, muss man sagen. Da gibt es natürlich auch noch andere Beispiele, so Tool wäre halt sowas, wo man halt künstlerischen Aspekt auf jeden Fall hat. Ja, wobei, da musst du unterscheiden, der Erfinder oder der die Idee hatte für das Music Television, also MTV, warte, der Name, den vergesse ich auch immer wieder, das muss ich auch gerade mal kurz einmal nachschlagen. Der Name ist Michael Nesmith. Und Michael Nesmith, ja. Der ist kurz nachdem überhaupt MTV an den Sender gegangen ist, also ja. Losgelegt hat, 81 war das ja irgendwie 1.6. oder so, ne, 1.8. Da hat er schon gesagt, nachdem halt dieser Pilotfolge irgendwie vorgestellt worden ist, dass er aus dem Geschäft aussteigt, weil ihm das schon jetzt zu kommerziell erschien, also, weil er wollte nämlich, für ihn war MTV halt eher so eine Art von Verstärkung der künstlerischen Darstellung an sich, der Musik. Er wollte eigentlich die Musik, das Musikvideo will eigentlich nur dazu verwenden, wie zum Beispiel jetzt bei Tool halt auch ist, ja. Die halt auch ein sehr gutes Beispiel dafür sind, um halt noch die Musik noch mehr ausdrücken zu können, beziehungsweise das, was in die Musik ja halt in dem Sinne darstellt, für manche Leute halt noch mehr zu verstärken, das Bild irgendwie, was die Musik halt ausgibt. Aber ja, das hat dann MTV halt überhaupt nicht gemacht, weil der Sender, der halt, oder beziehungsweise ja, dieses Format wurde ja von einem anderen von einem anderen großen Konglomerat halt irgendwie halt auf den Markt geschmissen. Ich glaube WSAC oder so hieß das, glaube ich. Und die haben halt gesagt, wir wollen halt die ganze Geschichte halt nur für kommerzielle Dinge halt benutzen. Und das hat man ja dann auch gemerkt. Also am Anfang war ja MTV schon nur Musik. Das ist mittlerweile ja auch nicht mehr gewesen. Genau, aber das findet aber man das, ja auch. Da reden wollen wir ja, glaube ich, wahrscheinlich jetzt, denke ich, auch ein bisschen tiefer drüber sprechen. Genau, darum ging es auch eigentlich. Dass, klar, also du hast dann recht auf jeden Fall, dass das am Anfang, klar, der Gründer hatte gar nicht mal diesen Gedanken, aber die Musik, für die Musikindustrie war es halt eigentlich nichts weiter als eine Marketingplattform, ne? Und so wurde das dann halt auch genutzt, logischerweise, und das war natürlich auch dann nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, aber das führte dann dazu, dass gerade in den 80er Jahren natürlich immer aufwendigere Musikvideos produziert wurden. Und also klar, man erkennt sich so als einer der Meilensteine, ist natürlich hier Michael Jackson's Thriller, ne? Kennt man, das ist ja wirklich, sag ich mal, eines der ersten Musikvideos, die wirklich so, also ein Kurzfilm im Prinzip sind, wo man sich wirklich so, also wo man wirklich so viel Aufwand und Geld investiert hat, um zu sagen, okay, wir machen was, also sogar unabhängig des Songs eigentlich ein Kunstwerk erstmal für sich schon ist, ne? Also nicht nur eine Erweiterung des Songs oder irgendwie eine Präsentation von dem Song selber, sondern halt für sich stehendes Werk. Und wo man natürlich auch gerade so was Spezialeffekte angab, natürlich dann auch nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat, was da so aufgeboten wurde, im Gegensatz zu, sag ich mal, die ersten Musikvideos waren ja durch spielerische Szenen ergänzte Live-Aufnahmen mehr oder weniger so, ne? Also man kennt ja auch Live-Aufnahmen vorher schon, die auch als Musikvideos verwendet wurden. Also das kenne ich von Black Sabbath, Paranoid, da gab es auch sowas wie Musikvideo zu, was aber im Prinzip nur eine Live-Aufnahme war, die man halt gefilmt hat und dann nochmal untermalt hat mit der Plattensound, die man damals hatte. Das wurde halt auch schon irgendwie, glaube ich, kommerziell genutzt, aber halt nicht auf dem Level, als es dann möglich war, auch als es MTV gab, ne? Und dann eine breite Masse auch erreichen konnte, solche Geschichten, ne? Genau. Vision, also diese Vision und Audio, das zusammenzubringen, das war ja halt nun mal das Steckenpferd von MTV, bis halt YouTube kam und dann halt MTV mehr oder weniger den Aspekt halt den Rang abgelaufen hat. Ne? Genau, gerade YouTube hat da echt dann auch... Ja, YouTube hat MTV zerstört. Also das Internet hat dann einen sehr großen Einfluss gehabt an dem Niedergang von MTV. Ja, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als YouTube losgelegt hat, so richtig halt das abzutragen, was MTV halt früher mal ausgezeichnet hat, da war MTV ja schon nicht mehr MTV, ne? Da war Music Television eigentlich nicht mal mehr, das war einfach nur noch, ich glaube, Marketing Television kann man das fast nennen oder so. Das Problem bei MTV war ja so ein bisschen dadurch, man kennt ja dann diese ganzen Reality-Shows, die dann bei MTV auch, sag ich mal, der erste Sender war, der solche Sachen in Amerika auch überhaupt gezeigt hat. Und das war, glaube ich, dann so ein Teufelskreis, in den die sich begeben haben. Aber einerseits sind die weggegangen so ein bisschen von dem Musikfernsehen. Gleichzeitig haben die gemerkt, okay, aber auch das Musikfernsehen läuft nicht mehr, dadurch, dass sowas wie Internet immer größer wird und solche Sachen wie YouTube irgendwann noch kamen. Und dann haben die verstärkt auf solche Sachen Reality-Sendungen und so ein Kram gesetzt, also Kardashians und so Zeug. Ja, danke. Das hat, glaube ich, dann echt den Todesstoß versetzt. So. Hätte MTV niemals aufgehört, der hätte niemals aufgehört, Musiksendung zu sein, dann hätte es vielleicht auch die Kardashians gar nicht gegeben, ne? Und diesen ganzen anderen Leute drumherum, also, ja, da hat MTV halt in dem Sinne sich halt, ja, im Grunde genommen haben sie sich ja halt zum Schluss auch wirklich selbst zerstört, ne? Ja, also ich meine, jetzt, so, die waren dann irgendwie auch an ihrem eigenen Untergang mit beteiligt. Genau. Also, die falsche Entscheidung war ja, einfach. Eigentlich kann man die Historie, also das kann man ja wirklich erstmal gerade kurz einmal abarbeiten. Ging los, glaube ich, in den 80er bis 90er war ja wirklich sehr stark halt wirklich Musik. Ich glaube, ab den 90er Jahren, das kennen wir ja alle, das war halt so die Jugend von den meisten. Von mir war es ein bisschen später erst. Also so South Park kam ja so in den späten 90er, 95, 97, irgendwie sowas, glaube ich, gab es in Deutschland erst. Mhm. Davor waren ja hier Beavis und Butthead, so der größte, hier von Mike Judge war halt so der größte, so der erste Grundstein von South Park und diesen ganzen anderen Sendern. Jackass, 90er, genau. Das war so MTV-Zeit. Dann halt, danach kommt dieser Diara, das war ja, glaube ich, Diara, das war halt diese Nachfolgerin von Beavis und Butthead, dieses Mädel. Das war so eine schwarze Haare, sogar, ne? Genau, und die hat sogar, das war sogar ein Charakter aus Beavis und Butthead. Ja, genau, das meine ich, so ein Spin-off, also die tauchte hatte, da auch schon vorher. Aber das war halt aber auch nicht so mega bekannt in Deutschland. Das war, glaube ich, eher eine Sendung. Das war, glaube ich, ganz kurz. Das war nur kurz, ja, aber mittlerweile, weil halt dieser 90s Revival-Zeug momentan halt so innen ist, ne, alles ist aus den 90ern, das ist ja cool und fresh und hip. Und deswegen wird die Serie auch schon wieder so ein bisschen abgefeiert. Naja, auf jeden Fall nur das am Rande. Dann gab es halt noch, gleichzeitig so Beavis und Butthead, gab es ja hier Big Head. Genau. Weißt du noch sehr, den hier? Sehr crazy. Alien? Auch genau. Auch von dem gleichen Typen, der. Genau, von Mike Judge meine ich. Ja. Also die ganze kranken Scheiß kam eigentlich alles von Mike Judge. Und dann kam halt irgendwann Trey Parker und Matt Stone, die dann halt mit South Park dann durchgestartet haben. Und das waren halt schon die 90er fast. Also Jackass natürlich, klar, die sind halt über die 90er, 2000. Ich glaube, das war echt schon fast zum 2000er rum. Als sie richtig groß und bekannt waren, war das Anfang 2000, glaube ich. Dann hat MTV richtig abgesahnt. Da war halt schon Musik wirklich fast nur noch morgens und abends lief das. Dann kam halt dieses MTV Headbangers Ball und so. Das lief ja in 80er, 90er lief das ein bisschen, aber späten 90er, 2000er lief das gar nicht mehr. Sorry. Dann kam... Boah, was kam denn da noch? Es fing da nicht sogar echt schon diese Zeit an, dass die dann irgendwann, dass diese Geschichten kamen mit den Osbournes und solche Sachen? Ja, genau. Was ja eigentlich auch schon die erste von diesen Sendungen war. Dann Viva La Bam und so, also es kam ja so gleich, also gleich, wo Jackass halt schon so langsam so, sag ich jetzt mal, verschwunden ist. Dann kamen halt noch diese beiden fetten Filme, da war MTV ja wirklich so, sag ich mal, auf dem Höhepunkt ihres kommerziellen Erfolges, weil ja in den 90er Jahren auch schon losging mit den VMAs, Music Video Awards und ich glaube Video Awards, wie sie alle heißen, European Music Video Awards und wie sie alle heißen. EMAs, genau, VMAs. Ja, das war halt so das. Genau, dann war Jackass, dann kam die Jackass-Filme. Das war so wirklich so der, jeder kannte MTV, jeder ist mit irgendwie MTV-Shirts rumgelaufen. Ja, und dann ging es langsam so weiter mit Viva La Bam und so, das war auch noch alles cool. Dann kam dieses MTV Cribs-Zeug und dann wurde halt wirklich alles nur noch auf diese Palette geschoben. Dann kam dieses Date My Mom, Date My Grandma, keine Ahnung, so hier Pimp ist es. Pimp My Ride, genau, West Coast Custom und sowas. Ja, und dann war irgendwann, da waren wir halt schon 2006 oder so und da hat sich dann halt keiner mehr für MTV interessiert. Ich glaube, wann wurde das... zu so einem privaten Sender, Bezahlfernsehen, ich glaube 2009 oder so, 2010. Ja, glaub, irgendwie so um den Dreh rum. Aber mittlerweile, die kommen jetzt wieder zurück, meine ich. Ne? Ja, es gibt die wieder. MTV wieder. Ah. Aber ich gucke ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen. Aber wie ist das denn von der Programmgestaltung jetzt? Das ist halt wirklich wie früher. Echt? Also gefühlt wie, also klar, ich habe es nicht verfolgt, aber ich denke, dass wir die 80er auch so waren, beziehungsweise die 83er, nachdem die ganzen Pannen beseitigt worden sind. Das ist ohne Moderation, also es läuft dann einfach nur morgens oder abends läuft halt Musik und dazwischen läuft dann halt leider Teen Mom. Okay. ganz sind sie doch nicht davon weggekommen. Nee, ganz sind sie nicht weggekommen, aber das heißt dann steht immer oben, da wo das MTV-Symbol halt ist, steht da drunter, was gerade läuft. Und dann steht dann halt sowas wie MTV Classics und dann darunter fällt dann leider Teen Mom, wo ich mir denke so, Alter, MTV das Classics ist, das ist für Classics mich South Park. Ja. South Park, ja, Beavis and Butthead, ja, und halt Jackass auch, oder sowas, ja. Ne? Also Team aber, haben ja, wir jetzt auch nichts, woran ich denken würde, aber okay. Ja, das ist halt die Generation, die das halt, wo MTV halt auch noch viel geguckt worden ist, glaube ich, nur wegen diesen Reality-Show-Scheiß. Jetzt habe ich eine Menge Leute früher geguckt. So, ja, also, ja das war aber schon nicht mehr, das war ja unsere Generation, die danach kam. Ja, nach so ein bisschen jünger. Also ganz ehrlich, ich habe die Kardashians nie gesehen, also ich kann es... Also wie gesagt, ich kenne die auch... Ich kenne die eigentlich nur dadurch, dass Kanye West mit der einen zusammen ist, mit Kim und, ja gut, über Travis Scott... der jetzt mittlerweile irgendwie mit Kylie Jenner zusammen ist und ein Kind kriegt oder sowas. Aber das kriegt man nur am Rande mit, wenn man Fan von so einer von dem Rapper ist oder von dem Bukan. Ich habe das erste Mal wirklich über so Gossip-Sachen indirekt von denen gehört, weil ich kannte diese Sendung auch damals gar nicht. Nichtsdestotrotz, das war halt so, ich glaube, das kommt wird wahrscheinlich auch noch bald kommen, bei dem neuen MTV. Ja, das wäre wahrscheinlich dann auch schon wieder Classics für die. Also. Ja, wahrscheinlich im Classic 2 oder so. The Fresh Classics. Ja, also, ja, das ist eigentlich der Werdegang von MTV. Der Untergang und Phönix aus der Asche ist es jetzt wohl, aber ich hoffe, dass sie sich da was bei denken und jetzt nicht unbedingt demnächst wieder Next und Denk mal Mom und den ganzen Scheiß halt wieder rauskramen aus dem Archiv und das wieder abspielen. Könnte mir vorstellen, dass sie natürlich jetzt auch gerade vielleicht so ein bisschen von diesem Retro-Zeug so ein bisschen resultieren, ne? Das ist allgemein, dass so Sachen aus den 80s, 90s so ziemlich... Und Vogue sind gerade momentan, dass sie da auch wieder ein bisschen von zehren. Ja, MTV ist ja 90er mega in gewesen. Das, was die, sag ich mal, das Interessante ist, es gab ja auch Musikfernsehen neben MTV, was auch eigentlich durchgehend gelaufen ist, was wie Deluxe Music oder diese ganzen Sachen, die es da zwischendurch mal gab. Die gab es immer schon. Das lief ja auch dann jetzt Anfang 2000er und so, die sind ja nicht irgendwie verschwunden, sondern das lief auch, aber die haben halt auch wirklich nur auf Musik gesetzt. Ne? Die haben halt dieses ursprüngliche Konzept von MTV ja eigentlich weitergetragen und MTV ist halt immer davon weggegangen durch die falsche Entscheidung, die man getroffen hat. Ich glaube, MTV hat natürlich einen ganz anderen Ansatz. Sich halt, die müssen sich ja natürlich mega krass vermarkten und halt auch Geld pumpen, ne? Und das war aber, ich glaube, Deluxe Music, das merkst du ja selber, wenn du das mal irgendwie längere Zeit guckst, ab und zu hängt das einfach. Dann ist einfach ein, zwei, das ist der günstig, einfach tot. Glaub ich, ne? Also ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Praktikant, der von bei irgendeiner anderen, ich weiß nicht, das ist ja. Deluxe Music ist, glaube ich, Österreich oder so. So nebenbei, was ja, Servus TV ist sein, aber. Ja, Servus TV, irgendwie von Red Bull so ein Ableger, zweiter Sender ist halt Deluxe Music und wenn dann der Praktikant einschläft an seinem Laptop und dann hängt dann irgendwie ein Video. Ja. Weil die Qualität ist zum Teil halt so, als wenn du YouTube einfach laufen hast. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass die Auflösung zum Beispiel auch nicht so besonders gut ist. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das ganz süß, wenn dann halt ab und zu mal dann halt auch so Metal Night ist oder sowas. Mhm. Aber das war bei MTV natürlich viel professioneller, ne? Und viel krasser. Hier mit Markus Kafka, wo der halt, wie hieß das in Deutschland nochmal? Das war nicht Headbangers Ball, das war eher so Mexiko, also hier Südamerika. hieß das, glaube ich. Wie hieß das? Von Markus Kafka, dieses Format. Also TRL hat er danach moderiert, sogar, danach kam ja mal Joko, dadurch ist Joko ja bekannt geworden. Ich weiß sogar, was du meinst, aber ja, Metal, bla oder so. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ist auf jeden Fall scheißegal. Also das war dann halt natürlich schon professioneller mit Anmoderation und Abmoderation und so, was dann bei Deluxe Music auch manchmal ist, aber dann halt auch nur eine bestimmte Zeit. Und das war bei MTV mehr halt. Und ich glaube, wann ist Viva entstanden? Ist Viva gleichzeitig mit MTV? War das, nee, also Viva ist irgendwann im Laufe der 90er Jahre so erst, also so 10 Jahre später, glaube ich, nach Start, weil MTV ist ja 81, meine ich, genau. Draufgegangen auf den Schirm und Viva war so, glaube ich, 10 Jahre später, 91, 92, irgendwie sowas. Das Interessante ist, dass das MTV sogar irgendwann so ein bisschen mehr dieses Konzept von Viva übernommen hat, auch weil Viva hat ja eigentlich am Anfang, die haben zwar aber auch Musiksender, aber die haben ja von Anfang an wollten die halt auch irgendwie so ein Jugendsender sein, ne? Immer so mit diesen ganzen Shows. So Stefan Raab zum Beispiel ist ja dadurch, sag ich mal, ne? Das waren ja seine ersten Schritte im Fernsehen, der so Sendung hatte oder wer war denn noch alles? Ich weiß gar nicht. Gab es denn noch für Geschichten? Oh ja, stimmt. Also ich habe jetzt gerade mal hier gesehen, das ist 93 an den Markt gegangen. Das 93, war in Deutschland, okay. Ne? In Deutschland, genau, das ist mittlerweile gehört aber auch dazu, wo halt MTV zu gehört. Eine also Viacom, ja. Ne? Viacom, genau. Die amerikanischen Hersteller. Deswegen hat man das ja gemerkt, seit 2005 wurden die gekauft. Und seit 2005 lief dann halt auch die Musik, die bei MTV nicht gespielt worden ist, wurde dann halt bei Viva gezeigt. Das war ja Get the Clips, das Zeug da. Aber zwischendurch lief bei Viva trotzdem dieser Date My Mom Kack oder Next oder so ein Bullshit. Die wurden sowas wie so eine Resteverwertung. Ja, genau, das war so ein Ableger. Das war ganz komisch. Deswegen gab es ja Viva 1, Viva 2 und MTV war dann halt nur noch Date My Mom. Ja, bei Viva 1 war dann halt Musik, aber dann halt auch dieser Bullshit und bei Viva 2 war nur Musik und du musstest, glaube ich, dafür auch bezahlen bei Viva 2. Ich weiß gar nicht, war das PDV, weiß ich gar nicht genau. Ja, es gab dann auch Viva Rock und so ein Quatsch. Ja, so wie MTV Aber Rock das waren alles so Spartendinger, so. Ja, ja. Die liefen noch meistens nur 2-3 Jahre, dann waren die wieder weg. Ja, genau, weil die nicht rentabel waren. Also generell auch die Idee, irgendwie MTV als PDV irgendwie, also zu PDV zu machen, ich glaube, das hat ja nicht umsonst jetzt wahrscheinlich mit dem größten Grund gehabt, warum die jetzt wieder zurück ins PDV kommen, weil das hat wahrscheinlich auch nicht wirklich funktioniert, ne? Ja. Naja, aber das mal so als Exkurs dahin, ne? Also ich habe mich jetzt auch gerade dafür interessiert, gerade Viva, das habe ich wirklich verdrängt. Ich dachte, Viva wäre auch von MTV irgendwie ein erfundener Sender, aber das ist halt wirklich in Deutschland. Nee, die haben nur irgendwann wurden die aufgekauft oder so, ne? Oder ich weiß gar nicht, wer da von wem aufgekauft wurde. Ich glaube, Viva von MTV, ja. Das ergibt Sinn, ne? Wollte eigentlich gerade nochmal nachgucken und Deluxe Music, aber das gehört wohl irgendwie zu Just Music GmbH. Ich kenne die aber auch nicht, weiß ich nicht. In Landshut auf jeden Fall sitzt das irgendwie. Jetzt sitzen die in Bayern. Das ist auch ein deutscher Sender wohl. Wusste ich auch nicht, dass sie jetzt aus Deutschland kommen. Naja gut. Was haben wir denn doch so auf dem Kasten eigentlich? Arten von Musikvideos. Ja gut, da hatten wir ja schon so ein paar genannt. Ne? Also diese Thriller, also sag ich mal, diese kurzfilmartigen Geschichten haben wir. Dann Clips. Also ich glaube, im Englischen wird ja häufig von Clips gesprochen. Ne? Das, ne? Also weil das ja eigentlich nur so wirklich so kurze Videoproduktionen sind. Gerade in den 90er Jahren, glaube ich, gab es auch noch deutlich mehr Geld für Musikvideos. Ne? Also wenn ich mir so manche Sachen angucke, also mittlerweile ist das, glaube ich, wieder anders, aber zwischendurch, so gerade Anfang 2000er. Ich glaube, was du meinst, Freddy, ist, dass sich die früher war, also die Musik, die für die so viel Geld investiert wird für Musikvideos, hat sich gewandelt. Früher war das halt eher so diese Popgrößen oder halt große Rockbands. Ja, stimmt, da kann der eine auch ein bisschen täuschen. Ja, ja. Mittlerweile ist das halt fast nur noch Hip-Hop, ne? So die Hip-Hop-Gruppen haben halt echt viel. Also wobei, also jeder, der halt irgendwie ein Videodreh macht mittlerweile, weil jeder will halt irgendwie Klicks generieren bei YouTube, weil das ist ja wichtiger als bei MTV, weil MTV gibt's ja nicht mehr. Die kommen dann halt darüber ran, über diese ja, YouTube oder Vimeo oder wie diese ganzen Plattformen heißen, wo man halt Musikvideos sich anschauen kann. Die haben halt natürlich, die stecken natürlich Geld da rein, um halt ein fettes Video zu machen, aber du hast schon recht, so die fetten Produktionen, weil man halt natürlich nicht mehr so viel Geld ausgeben muss, wie es früher mal war, um halt einen, also wir reden jetzt nicht von Qualität, ich rede jetzt nur von Qualität der Kameraführung, also der Kameraqualität an sich, das ist ja mittlerweile ein ganz anderes Thema, kann halt jeder natürlich schneller ein Musikvideo drehen, als es früher mal war. Aber dadurch verlieren, finde ich, Musikvideos an sich natürlich an Klasse. Also es ist mittlerweile nicht mehr so wie so eine aufwendige Geschichte wie mit Thriller oder sonst wem. Ne? Ich glaube, das hat halt das ist ein ähnlicher Verlauf, wie es auch genommen hat mit der Musikproduktion eigentlich. Also durch diese Möglichkeit, digital Sachen irgendwie zu produzieren, wird das halt irgendwie auch nach einem viel größeren Anzahl von Leuten und auch kleineren Künstlern viel einfacher gemacht, solche Sachen zu machen. Ne? Ja, und viel schneller. Ne? Genau, viel schneller auch. Es dauert halt nicht mehr ewig, du musst nichts mehr schneiden, dann aufwendig mit irgendwelchen 16mm Dingern, sondern du kannst das einfach am Computer gerade machen, zack, fertig. Genau. So, ne? Und also klar, ich will jetzt nicht sagen, es gibt natürlich auch noch teure Musikvideos, ohne Zweifel, aber das sind dann wirklich auch heutzutage auch wirklich dann, aber auch weiterhin echt, glaube ich, nur wirklich so riesige. Ja, und teuer so. Ist dann halt in dem Falle dann halt nicht so die Effekte des Videos oder was halt irgendwie so malerisch oder darstellungstechnisch ist, einfach nur, ja, wie viele teure Autos da im Video stehen oder, ja, ich glaub, oder das wie hat viele mit der, teure mit der, Darstellerinnen der, da tanzen und so. Der Ausstattung zu tun, die ja, dann einfach extrem also, teuer ist. Ne? Ja, ich feiere die ja auch, aber das siehst du ja zum Beispiel bei jedem Nicki Minaj-Video. Da steht ja so ein teurer Shampoo in der Ecke, da wird dann halt auch irgendwie hier Product Placement gemacht. Das ist auch in jedem Hip-Hop-Video halt irgendwie mittlerweile Standard, aus Amerika, ne? Das ist irgendwie immer. Gut, in Deutschland ist es auch ähnlich, aber ja. Das ist Nicki Minaj hat dann halt wirklich dann halt diesen, ja, die fährt halt diesen Zug, dass dann halt irgendwie möglichst teure Schlitten im Auto im Video stehen, was ja immer irgendwie im Hip-Hop-Bereich war, aber mittlerweile ist das ja schon so ein Überhand angenommen, das ist halt schon heftig. Ja, häufig hat man ja auch gerade bei Hip-Hop oder so R&B, hat man ja auch irgendwelche elektronischen Geräte gerne mal so, ne, so am Anfang oder also am Ende Beats oder so von der, genau, irgendwas ja, ja. So rumfliegen in dem Video, wo man denkt, okay, was soll das jetzt, warum muss ich das jetzt zeigen, ja. So. Aber wo auch eindeutig wird, ich glaube, bei manchen Sendern, die haben sogar irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht, wie das ist, dann auch Sachen zu pixeln und so, aus welchen Gründen, aber ich glaube, das war ursprünglich schon oder teilweise ist es auch echt einfach eine, sag ich mal, auch andere Zweige der Industrie entdeckt, dass man darüber Werbung machen kann. Ja, genau. Ne? Genau. So eine unterschwellige Form von Werbung, die halt nicht so aufdringlich ist. Genau. Aber auch alleine dadurch, dass man sich da halt irgendwie eine Karre irgendwie hinstellt, so ist das ja schon eine Form von ja, Werbung auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, genau, dann gibt es halt das. Und wenn man jetzt in modernen Musikvideos bleiben will, vor ein paar Tagen ist jetzt das neue Young Huren Video hochgeladen worden. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Hier, GG Good oder so heißt das. Okay. Oder GG Gut, glaube ich. Das also müssen wir die Nachhinein gleich mal anhören. Das ist halt auch, das zum Beispiel für mich ist ein sehr gutes Beispiel für Musikvideos, wie die heutzutage gemacht werden können. Im Vergleich zu zum Beispiel diesen amerikanischen, überproduzierten, teuren Musikvideos, wo teure Schlitten stehen und so. Das ist dann halt so eine Art ja, Gegenbewegung, würde ich es fast, ja, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil da halt auch so High Fashion und so halt angepriesen wird in den Videos und die Protagonisten oftmals ja, wie gesagt, teure Klamotten tragen, aber eher so aus diesem Bereich, der heutzutage ja so fresh und in ist, dieses, ja, wir sind halt irgendwie voll die Wasted Bangles, aber haben wir irgendwie teure Klamotten an, aber sehen trotzdem aus wie so Druffis. Ja, und das sowas verkörpert halt Young Huren und Rin und so, der dann natürlich noch ein bisschen mehr Fashion-Boy ist, aber das ist halt auch so, Musikvideos sind jetzt nicht, die sind jetzt, glaube ich, nicht zwangsweise sehr teuer, bis auf das, was sie halt tragen, die Leute vielleicht, aber das Musikvideo ist halt meistens sehr simpel gestrickt, dann stehen die einfach vor einer weißen Wand und swaggen da so ein bisschen ab irgendwie, ne, und dann wird dann halt irgendwie so im Nachhinein so Post-Production-mäßig irgendwie so eine Schraube oder so ein Grinder, in dem neuen Video ist so ein Grinder, so ein metallischer Riesengrinder, der sich so dreht und dann sich öffnet. Solche Sachen werden dann halt irgendwie so reingeschnitten. Aber das ist wahrscheinlich keine teure Produktion an sich so. Aber trotzdem generiert das mega viele Klicks. Ich glaube, das Video hat jetzt schon fast wie eine halbe Million Likes oder Klicks halt. Ja, Likes nicht, aber Aufrufe auf jeden Fall und abgespielte Klicks. Ja, Also das ist halt so, so würde ich sagen, vielleicht so ein Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade erzählt habe. Ja, und dann gibt es halt diese 0815 Rock-Videos, ne? Jeder kennt die alle und dann steckt man sich da hin und dann zappelt man da so ein bisschen an seiner Gitarre rum. Also die werden auch, glaube ich, nie aus der Mode kommen. Nee, die werden auch immer bestehen bleiben. Immer irgendwen, so der sowas geil findet. So. Stereotypische Rockband-Videos. Aber klar, was du meinst, gerade so, sag ich mal, im weiteren Sinne Cloud Rap, nenne ich das jetzt mal. Genau. Das ist natürlich auch eine Sache, sag ich mal, klar, das ist auch wiederum ein gutes Beispiel, wie Internet das auch verändert hat. So, ne? Also die Möglichkeit halt, auch solchen Sachen selber zu publishen, sag ich mal, und gar nicht mehr auf ein Label irgendwas angewiesen zu sein, so wirklich, oder auf ein großes Label, sag ich mal, oder irgendwen zu finden, der einen das auf Kassette zieht oder so. Dadurch kann man natürlich auch, sage ich mal, gerade Videos auch ganz anders da rangehen, ne, an Videoproduktion und solche Sachen. Und da entstehen dann auch diese lustigen Widersprüche halt auch, ne, dass das einerseits halt irgendwie so, ja, wir tragen tolle Klamotten und unser Video kostet aber irgendwie nur 100 Euro, aber das ist halt auch ganz interessant, ne. Genau. Das ist dann so. Aber das gehört ja auch ein bisschen zu deren Image, sage ich mal, diese Widersprüchlichkeit, so, ne, so dieses Wasted No Future drin gepaart mit so ein bisschen so Highlife-Zeug, ne, das ist dann irgendwie auch so. Ich kaufe mir wie für 1 Euro ein Bier, hab mir aber dann irgendwie so aus meinem letzten Taschengeld irgendwie so eine Sneaker zusammengekratzt, die irgendwie 300 Euro kostet. Genau, sowas, ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Genau, da hatte ich auch, wo wir gerade schon da sind, das hatte ich eben nämlich, als wir bei der Filmmusik waren, vergessen, dass man, dass Filmmusik auch deswegen irgendwann so ein großes Ding wurde, gerade auch in den 80ern, diese ganzen Soundtrack-Geschichten und diese Theme-Sachen, weil man da festgestellt hat, man kann ja auch damit einfach nochmal extra Geld machen. Ne? Man kann halt nochmal eine Platte oder eine CD rausbringen, weil nur die Musik drauf ist zum Beispiel. Und dann verdient man halt, das ist eine Form von Merchandise irgendwie auch, ne? Man verdient halt nochmal extra was, auch, wo man unabhängig von dem Film als solches. Ne? Das ist halt auch eine ökonomische Grundvoraussetzung, sag ich mal, gewesen, dass das dann überhaupt solche Ausmaße angenommen hat. Auch, genau. Ne? Sonst hätte sich ja keiner die Mühe gemacht, wenn man sagt, okay, das ist jetzt zwar, das untermalt den Film ganz schön, der Regisseur oder der Filmemacher hat sich da schon gewünscht, dass man das aufwendig produziert, aber die Produktionsfirmen haben natürlich nur deswegen auch dann irgendwann so viel Geld da reingesteckt, weil die wussten, das kriegen sie auch wieder raus, ne? Selbst wenn die Musik was weiß ich wie 4 Millionen kostet, aber das ist halt für die eher eine Investition dann gewesen, ne? Nicht nur bloßes Beiwerk zu dem, was der Regisseur gar nicht gern hätte oder so. Ja, stimmt. Ja, an sich würde ich sagen, haben wir das Thema jetzt erstmal schon einigermaßen abgearbeitet. Zumindest in dem Rahmen, wie man es in so einem Podcast noch gut machen kann. In einer Folge. Genau, in einer Folge muss man dazu sagen, wir können natürlich noch für jedes eine einzelne machen können, aber. Es wird auf jeden Fall wieder eine Doppel- oder Dreifachfolge geben. Ja. Wir sollten sowieso zum Beispiel unsere erste Folge, die über gute und schlechte Musik war das. Genau, gehandelt hat, da könnten wir theoretisch auch nochmal demnächst wieder so eine Folge von machen, falls uns mal keine Idee einfällt zu einem anderen Thema. Ein paar haben wir noch in der Leitung. Also ja, das war jetzt auch eigentlich eher das November-Thema, was wir heute abgearbeitet haben. Das ist, weil die November-Folge musste ja aus zeitlichen Gründen leider ausfallen. Aber jetzt haben wir das nachgeholt. Und das, was wir jetzt für Dezember geplant hatten, kommt aber auf jeden Fall auch nochmal, keine Sorge. Und funktioniert auch unabhängig von Weihnachten dann ganz gut, das Thema dann auch. Und jetzt hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen am Ende wieder. Es ging wieder um Filme und so und Musik. Das Thema, was, sag ich mal, ja nicht das letzte Mal da gewesen sein wird, auch hier. Aber was natürlich auch gerne Element des Podcasts ist. Und da würde ich sagen, man hört von uns dann im Januar wieder. Für dieses Jahr war es das dann. Genau. Und ich wünsche den Leuten dann halt erstmal, oder wir wünschen den Leuten natürlich erstmal schöne Weihnachten jetzt und gutes neues Jahr. Und wenn es euch gefallen hat. Hören wir uns im nächsten Jahr wieder, ne? Genau, und dann könnt ihr jetzt auch nochmal irgendwie gefällt mir irgendwo bei Facebook lassen oder uns über den RSS-Feed irgendwie abonnieren und dann bis denn, Leute. Haut rein.